Schmeiß dein Talent nicht weg, sondern nutze es, lebe es, ganz egal, worin es auch liegt. Talente sind Geschenke, die du mitbekommen hast, um etwas daraus zu machen. Für dich selbst und dafür, damit die Welt ein bisschen bunter wird. Deshalb ist es auch gut, dass wir alle so unterschiedliche Talente haben, und zwar auf der ganzen Welt. Also, mach das Leben lebendiger und erlebe die Vielseitigkeit um dich herum und führe dir vor Augen, dass auch du ein Teil davon bist. Und bestimmt hast du sogar mehrere Talente, sie nur nicht als solche erkannt, weil du mit ihnen noch kein Geld verdienst. Du musst kein Schauspieler, Sänger oder berühmter Schriftsteller sein, um über Talente zu verfügen. Denn wo kämen wir hin, wenn keiner mehr Häuser baut, Tiere züchtet, Pflanzen heranzieht oder Brot bäckt? Was also sind Talente noch? Sinn für Humor, der grüne Daumen, Einfühlsamkeit im Umgang mit Menschen, Geduld, ein Sinn für Farbzusammenstellungen, ein gutes Umgehen mit Zahlen und noch so unendlich viel mehr. In meinen Augen gibt es zu viele Talente, die unerkannt bleiben, weil sie der Selbstverständlichkeit verfallen sind oder nicht jedermanns, Fraus Geschmack treffen. Naja, die Welt zu verbessern ist da mühsam, aber im eigenen Denken anzufangen schon erfolgsversprechender. Wenn du also etwas besonders gut kannst, dann ist das in meinen Augen ein Talent. Und wenn du es dann noch nutzt, perfekt. Nicht immer so einfach, ich weiß. Denn neben meiner Liebe zur Musik gab es noch zwei weitere Dinge bzw. Talente, die ich vernachlässigt habe. Es gab eine Zeit, da beschloss ich nie wieder zu singen, erst recht nicht öffentlich. Und danach eine Zeit, da beschloss ich nie wieder zu schreiben. Schreiben? Ja, schreiben. Ich löschte alle Einträge meines gut besuchten Weblogs, Homepages, Fotos und beschloss, unscheinbar bzw. unangreifbar zu sein. Naja, aber sein lassen konnte ich es trotzdem nie, also schrieb ich unter Pseudonymen weiter. Doch irgendwie ist das ganz schön feige und auch nicht meine Art. Ich dachte, alles verstecken zu müssen, um im Musikgeschäft Fuß fassen zu können. Aber was immer man versucht zu verstecken, es kommt heraus. Und wenn ich nicht echt bin, das spüren die Menschen. Vielleicht nicht alle, aber viele. Und außerdem ist es das, was ich wirklich will? Erfolg um jeden Preis durch scheinbare Perfektion? Nein, denn das wäre eine Lüge. Perfekt bin ich nicht und ich will es auch nicht mehr sein. Nach 2 Wochen intensiven Nachdenkens bin ich mir dessen auch wieder bewusst geworden. Gott sei Dank. Denn etwas zu unterlassen, nur um nicht verletzt zu werden, was aber eigentlich zu mir dazugehört, wie das Niederschreiben meiner Gedanken und Teile meines Lebens, war der falsche Weg für mich. Denn dafür ist das Leben einfach zu kurz. Schließlich sind wir geboren, um zu leben, wie Unheilig singt, und nicht, um vorher schon geistig und emotional abzusterben. Doch dazu und zu dem anderen Talent in einem anderen Eintrag mehr.